Lass uns tanzen, lass uns singen, als wär's das letzte Lied, als würde da draußen diese Welt untergehen. Was soll die Treue jetzt noch bringen, wenn niemand uns vergibt? Es ist zu spät, um irgendwas zu verstehen. Du hast immer dran geglaubt, ja, wir könnten was bewegen. Hast geglaubt, wir könnten alles sein. Und jetzt stehen wir da, am Ende des Weges, am Ende aber nicht allein. Wir sind am Ende aber nicht allein. Und wenn da draußen diese Welt untergeht, weiß ich, dass auch keine Fahne mehr weht. Weiß ich, dass auch keine Grenzen erzählt und sich die Erde zurückholt, was wir ihr nehmen. Der Sturm hat angefangen und er zieht wieder vorüber. Die Schönheit nimmt er mit, nur Ruinen bleiben über. Und der Regen löscht die Flamme und keiner scheint zu kümmern. Keiner kann sie hören, die Stimmen aus den Trümmern. Hörst du sie singen? All of us and all the others could have been sisters, could have been brothers. Yeah, all of us and all the others could have been sisters, could have been brothers. Und wenn da draußen diese Welt untergeht, weiß ich, dass auch keine Fahne mehr weht. Weiß ich, dass auch keine Grenzen mehr zählt und sich die Erde zurückholt, was wir nehmen. All of us and all the others could have been sisters, could have been brothers. Und wenn da draußen diese Welt untergeht, weiß ich, dass auch keine Münze mehr zählt. Weiß ich, dass auch kein Name mehr klingt. Und die Erde, wenn's gut geht, von vorne beginnt.